1. Diocese Lied ist ein Psalm von David, der für den Musikmeister bestimmt ist und nach der Melodie aus Gott vortragen wird den Soll. 2. Herr, unser Herrscher, die Herrlichkeit deines Namens erstreckt sich über die gesamte Erde, worin dein Majestatisch Pracht sogar den Weit in Himmel übertrifft. 3. Du hast selbst durch die Stimmen von Kindern und Sorgelingen ein unüberwindbar Markt errichtet, dein Gegner zu bezwingen und die Ratschgierigen zum Schweigen zu bringen. 4. Wenn ich den Himmel betracht, den du mit deinen eigenen Handen geschaffen hast, so ich den Monden die Stern, den in du ihren festen Platz zu gewiesen hast. 5. Dann frage ich mich, welch Bedeutung der Mensch eigentlich hat, dass du dich seiner nimmst und dich so versichtlich kommst. 6. Denkest du den Menschen nur wenig geringer als gottlich Wesen erschaffen und in statt dessen mit einer besonderen Word und Ehre ausgestattet. 7. Du hast im die Verantwortung übertragen, über den gesamte Schöpfung zu herrschen und im die Autorität über alle Bösen verlieren. 8. Dazu gehören samtlich her den von Schafen und Rinden soiel will den Tier, die auf den freien Felden leben. 9. Ibenso unterstehen im die Vogel im Himmel und die Fische im Ozean, einschließlich alle Lebusen, welch die Stromungen der Meer durch quirren. 10. Herr, unser Herrscher, wie beendruckend und herrlich ist dein Name auf der gesamten Erde.